Gerhard Mayouf, das war Mord. Es war Freitag, der 24.07.2020 und auf der Station Teilanstalt 1B4 unter der Leitung Frau Wedra blickte man in leere, traurige und verstörte Gesichter. Es gab einen Brandtoten in der Nacht vom 23.07.2020 auf den 24.07.2020. In jener Nacht gegen 21.50 Uhr telefonierte ich mit meiner geliebten Freundin, um ihr gute Nacht zu sagen und dass ich sie vermisse. Kurze Zeit später legte ich mich ins Bett bei weit geöffneten Fenstern und schaute TV. Draußen unterhielten sich der Zellenblock B und C der Teilanstalt 1. Plötzlich sagte ein Insasse, da ist Rauch. Ich sprang auf und lauschte am Fenster. Der C-Block sagte, es ist im B-Block, vierte Etage, also meine Station. Eine durch Zufall laufende Schluse auf dem Hof wurde von dem C-Block angebrüllt, dass im B-Block Rauch ist. Ich ging mit einem Glas an meine Zellentür und lauschte durch dieses, um zu hören, was los ist. Ein dumpfes Klopfen, eher wo man nahm ich war, in Verbindung mit Geschrei, Feuer, Hilfe, Feuer. Es ging gute 5 Minuten so, Klopfen und Hilferufe. Irgendwann kam eine Schluse angerannt. Auf der Höhe meiner Suite sagte dieser für sich, Scheiße, du Wichser. Nach circa 2 Minuten rannte die Schluse von Station. Wiederum etwas später kamen jetzt mehrere Schlusen auf Station. Mittlerweile ist das Klopfen und Hilferufen verstummt. Kurz darauf hörte ich Badeschlappen der Insassen und es knallte an meiner Tür. Ein Insasse sagte, Kai, es brennt, da ist noch einer an der Zelle, mach mal was. Die Station Teilanstalt 1B4 wurde bis zur Dusche geräumt. Dann war es ruhig. Ich ging ans Fenster. Da sah und hörte ich die Löschfahrzeuge sowie Rettungswagen. Es waren unterschiedliche Abrollgeräusche der Fahrzeuge zu hören, sowie Martinshörner. 2014 habe ich eine feuerwehrtechnische Ausbildung bei der Berliner Feuerwehr absolviert und arbeitete als Rettungssanitäter in der Notfallrettung. Daher das Erkennen der Geräusche. Ich ging zurück an die Tür und es verging etwas Zeit. Kurz darauf hörte ich, wie die Feuerwehr unter PA, in Klammern, Pressluftatmer, Klammer zu, ihre Arbeit nachging. Die Schlauchkupplungen knallten auf den Boden und wurden an die hausinterne Steigleitung angeschlossen. Wassermarsch. Die Tür der Brandzelle wurde jetzt erstmalig geöffnet. Das Löschwasser schoss in die Zelle und es begann die Menschenrettung. Die Reanimation von Ferhat wurde eingeleitet. 30 Minuten später, rest in peace. Unter den Schutzbefohlenen war diese Nacht Thema Nummer 1 und wir tauschten uns aus. Viele hörten das Wummern, schreien auch. Einer sah sogar wegen ein Loch in seiner Zellentür, dass 2 Schlusen sich berieten, was zu tun ist, obwohl Ferhat noch aktiv war. Sie taten nichts. Dies sagte er der Kripo und als Dank wurde seine Zelle Tage später auf den Kopf gestellt, wie auch meine. Willkür lässt grüßen. Laut Justizsprecher Sebastian Brucks konnte die Tür nicht geöffnet werden, weil diese angeblich heiß, verbogen und verbarrikadiert war. Absoluter Bullshit und der Versuch, einen Mord durch das Knastsystem zu vertuschen. Es gab keine Brandzerrung am Lack der Tür. Keine Verfärbung, keine Ausbeulung oder Lackabplatzungen. So heiß kann die Tür nicht gewesen sein, um sie nicht zu öffnen. Auch konnte sich Ferhat nicht verbarrikadieren, da die Tür nach außen hin öffnet. Selbst wenn der Haftrauminventar vor der Tür in Brand gesetzt haben soll, wie konnte er noch an diese Tür lautstark klopfen? So lange Arme hat er nicht und würde durch das Feuer vor der Tür gar nicht mehr an sie herankommen. Ich schrieb einen Augenzeugenbericht und dieser wurde via Post von der JVA abgefangen. Obendrauf gab es noch einen Maulkorb in Form von Postkontrolle der 42. Großen Strafkammer, Richterin Frau Wirum, Frau Bord und Richter Jürke. Die gefährliche Wahrheit sollte nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Es gelang mir dennoch. Ein Pfleger des Justizkrankenhauses sagte mir im Mai 2020, die JVA, egal ob Moabit, Tegel, Plötzensee oder Heidering, stehen unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Es sollen so wenig wie möglich Suizide nach draußen gelangen. Brucks äußerte weiter, die Schlusen dürfen beim Brand keine Türen öffnen. Es soll wohl ein Schreiben der Berliner Feuerwehr diesbezüglich geben mit diesem Verbot. Aus einer internen Berliner Feuerwehrquelle weiß ich, solch ein Schreiben existiert nicht. zwei Wochen später brannte es erneut in einen Haftraum. Es wurde von den Schlusen gelöscht. Herr Brugs, was denn nun? Tür auf oder Tür zulassen? Man hätte Ferhat das Leben retten können, wenn man es gewollt hätte und einen Arsch in der Hose hat. Frau Anke Stein, Sie als Leiterin der JVA Moabit und Frau Wedra, Sie als Leiterin der Teilanstalt 1, haben gemordet und Blut an Ihren Händen. Legen Sie Ihr Amt nieder und gestehen Sie sich Ihre Fehler ein. Ich fordere euch, die Demonstranten, dazu auf, dieses Knastsystem in unserer Gesellschaft nicht länger zu dulden und die Justizknechte zur Verantwortung zu ziehen. No justice, no peace.